Anfühlt bei lebendigem Leib einen Dolch ins Herz gestochen zu bekommen. Dies ist die Geschichte eines Mädchens, von den Eltern verstoßen, von keinem geliebt. Vom Vater ermordet, lebte sie weiter mit einem Dolch im Herz. Voll von Kummer, voll von Schmerz, lief sie mit dem Dolch durchs Leben. Keiner wollte ihn ihr nehmen. Jede Nacht erwachte sie, jeden Tag versuchte sie, die schlimme Tat doch zu vergessen. Doch stattdessen hörte die Erinnerung nicht auf, sich in sie hineinzufressen. Voller Kummer und Schmerzen, mit dem Dolch in ihrem Herzen, torkelte sie durch die Straßen, suchte Liebe bei den Massen, bekam nur noch mehr Hass in ihr kleines Herz geschossen. Die Massen lachten, sie lachten sie aus. Das Mädchen floh, so schnell sie nur konnte, zurück in ihr Haus. Dort war sie allein. Zog sich in die dunkelsten Ecken hinein. Auf Knien flehte sie ihr Leben an. Sie flehte: Wann fange ich endlich zu sterben an? Niemals! Tränen liefen ihre rosa Wangen hinab. Der Dolch war der Weg zu ihrem Grab. Den hat sie jedoch nie gefunden. So in ihrer Trauer versunken. Sie lebte allein, abgeschottet in ihrem Heim, wo sie verrottet in ihrer eigenen Trauer, verrottet, weil der Vater sie nicht wollte. Das gestörte Verhältnis zu den Eltern zog sich durch ihr Leben und ließ sie Tag für Tag die Erinnerung nicht vergessen.